Also das sozusagen in aller Grobheit sozusagen die Differenz zwischen später kritischer Theorie, zwischen denen es sozusagen durchaus Verbindungslinien gab, aber trotzdem auch qualitative Differenzen. Die pessimistische Wende der kritischen Theorie vollzog sich nämlich auch institutsintern alles andere als reibungslos. Zwar enthält auch das Ausgangsmotiv der marxistischen Selbstkritik schon den einen oder anderen Hinweis auf eine Möglichkeit zur Verselbstständigung von Vernunftkritik. Wichtiger als Fragen von dialektischer Konsequenz waren aber neben den realgeschichtlichen Erfahrungen die intellektuellen Auseinandersetzungen um deren Interpretation. Beispielsweise kann für die Rekonstruktionsphase der Frankfurter Schule nach der Rückkehr aus dem Exil keineswegs von einer gleichmäßigen theoriepolitischen Orientierung gesprochen werden. Aus Horkheimers Sicht beispielsweise war die Gefahr einer neofaschistischen Restauration dermaßen akut, dass das Institut jede Form von politischer Provokation unterlassen musste. Ganz in diesem Sinne riet Horkheimer Adorno nicht nur von einer beabsichtigten Kritik des Godesberger SPD-Programms ab und verhinderte auch nicht nur die Habilitation von Habermas, nachdem dieser eine Kritik am pronarzistischen Opportunismus Heideggers veröffentlicht hatte. Horkheimer bot die Kapazitäten des Instituts auch an, um eine von Mannesmann in Auftrag gegebene Studie zu Betriebsklima und Arbeitszufriedenheit durchzuführen und achtete bei öffentlichen Auftritten streng darauf, nirgendwo Zweifel an seiner antitotalitären, das heißt auch antikommunistischen Grundeinstellung aufkommen zu lassen. Und wenn er so weit gehen musste, die Kriegführung der USA in Vietnam mit zum Teil sehr primitiven antiasiatischen Ressentiments zu legitimieren. Als jemand, den Horkheimer schon in den 50er Jahren für zu links befunden hatte und der sich beim gewerkschaftlich aktiven Linkssozialisten Wolfgang Abendroth habilitiert hatte, Habermas hatte Abendroth ja mal als Partisanenprofessor im Lande der Mitläufer bezeichnet, hegte Habermas kaum oder nur wenig kulturkonservative Vorbehalte gegen eine Reformpolitik der kleinen Schritte, die die Welt der versachlichten Zwänge wieder der lebendigen Partizipation zugänglich machen sollte. Nach Einschätzung Krahls richtete sich Habermas politisches Engagement in den 60er Jahren konsequenterweise auf das Projekt einer sozialen und demokratischen Gegenkoalition vom Spiegel Herausgeber Rudolf Augstein bis zum IG Metall Vorsitzenden Otto Brenner. Herbert Marcuse wiederum hielt im Unterschied zu Habermas sogar die Revolution noch für möglich, obwohl er ja lebensgeschichtlich sozusagen dasselbe Schicksal geteilt hat wie Adorno und Horkheimer auch. Während die Arbeiterklasse als deren traditionelles Subjekt durch die falsche Bedürfnisproduktion der Konsumgesellschaft und durch repressive Entsublimierung selbst um den Emanzipationswunsch gebracht worden sei, hätten die alten, potenziell systemüberwindenden Konflikte ihre Brisanz verloren und stattdessen an den Rändern der überentwickelten Gesellschaften, mithin bei den Jugendlichen, den Erwerbslosen, den unterdrückten Minderheiten, aber auch den Frauen und den Völkern der Dritten Welt, also beim Marcuse findet hier macht dieser feministische Gedanke, neue Gestalt angenommen. Als große Weigerung würde die totale Revolution nicht allein die Produktionsverhältnisse betreffen, sondern schon bei den menschlichen Produktivkräften ihren Ausgang nehmen. Also praktisch diese Vorstellung, dass die Revolution auch den neuen Menschen produziert. Während Habermas und Marcuse auf unterschiedliche Art immer auch theoretisch an der Möglichkeit oppositioneller Aktivität und gesellschaftlicher Transformation festgehalten haben, tendierten Adorno und Horkheimer theoretisch zusehends stärker dazu, diese Aktivität als eines von vielen Momenten der übermächtigen Tendenz zur Gleichschaltung und Ich-Zerfall zu stilisieren. Als einem schlecht naiven fiele auch noch dem noch so guten Willen zur Veränderung und Selbstveränderung mit verheerender Konsequenz alles noch nicht restlos von den gesellschaftlichen Vorschriften der Instrumentalität und Anschlussfähigkeit normierte und absorbierte zum Opfer. Aktivismus war für Adorno und Horkheimer mithin insofern problematisch, als er dazu tendierte, sich über das Maß seiner eigenen Verstrickung ins Bestehende hinwegzutäuschen und insofern gerade dort am affirmativsten wirke, wo er sich am radikalsten wähnte. So tief die aufgeklärte Dialektik, aber über die Dialektik der Aufklärung sich enttäuscht zeigte, So wenig konnte sie ihr eigener theoretischer Befund, und das halte ich auch nochmal für einen interessanten Widerspruch, gesellschaftliche Hermetik davon abhalten, sich gewissermaßen wieder besseres Wissen in die angeblich so hermetisch abgeriegelte politische Öffentlichkeit zu bewegen.